Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit einem frühen und lang verschollenen Text der Kärntner Dichterin Christine Lavant. In Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus beschreibt Christine Lavant Erlebnisse und Erfahrungen, die sie als 20-Jährige gemacht hat, als sie im Herbst 1935 nach einem Selbstmordversuch 6 Wochen in der damals sogenannten Landesirrenanstalt Klagenfurt verbracht hat. Was Christine Lavant hier beobachtet, erlebt und empfunden hat, verdichtet die Erzählerin Lavant, so der Literaturwissenschaftler Klaus Amann, zu einem grotesk-realistischen Spiegelbild, in dem die Verhaltensweisen, die Hierarchien, die Machtverhältnisse und Unterdrückungsmuster einer rigiden Klassengesellschaft sichtbar werden. Allerdings, die Ich-Erzählerin selbst vermag sich geschickt und erfolgreich zu behaupten. Sie wird als geheilt entlassen. Lavants Selbstironie und ihr subtiler Humor seien, so Amann, nicht zu unterschätzen. Christine Lavant verfasste diese Erzählung 11 Jahre nach ihrem Aufenthalt im Krankenhaus im Herbst 1946. Auslöser für die Niederschrift der Erzählung dürften die 2 großen Prozesse gewesen sein, die im Frühjahr und im Herbst 1946 in Zusammenhang mit den sogenannten Euthanasiemorden in Klagenfurt stattfanden. Nur 5 Jahre nach Christine Lavants Aufenthalt in der Landesirrenanstalt hatte sich dieser Ort in einen der grässlichsten Mordschauplätze des Landes verwandelt. Einschließlich der aus Klagenfurt in die Tötungsanstalt Schloss Hartheim in Oberösterreich deportierten Menschen waren in Kärnten in den Jahren 1940 bis 1945 mehr als 1500 Menschen wegen ihres, wie es die Nazis nannten, unwerten Lebens umgebracht worden. Christine Lavant, die aufgrund ihrer diversen Beeinträchtigungen keinen Beruf ausüben konnte und die nicht erst seit ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie im Dorf als Außenseiterin, als Asoziale und als Verrückte galt, war zweifellos eine Gefährdete. Es ist anzunehmen, schreibt Klaus Amann, dass sie 1935 bei ihrem Aufenthalt im Irrenhaus einigen Leidensgenossinnen begegnet ist, die später ermordet wurden. Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus von Christine Lavant mit Gerti Drassel und dem Ensemble Brot und Sterne. Ich bin auf Abteilung 2. Das ist die Beobachtungsstation für die Leichteren. Man kommt eigentlich von rechts wegen nur hinein, wenn man 3 schon hinter sich hat. Ich habe 3 noch nicht hinter mir. Und das nehmen mir hier die meisten übel. Gestern hörte ich die Königin zu Renate sagen, mit Augengläser und Aktentasche ist sie hier einmarschiert. Der Teufel soll sie holen. Was hat sie auch da bei uns zu tun? Wahrscheinlich spionieren, was auch sonst. Renate sagte bloß, ach, fangen Sie schon wieder an. Aber am Abend kam sie dann doch und sagte, dass sie die Haarklammer nun wieder selbst braucht. Schade. Nämlich nicht um die Haarklammer, aber um Renate. Denn ich dachte, wir könnten so eine Art von Freundschaft schließen. Ich war ihr gleich am ersten Tag schon zugetan, weil sie so sanftmütige, traurige Augen hat und ein armes, verschwommenes Lächeln, das wohl ein wenig schmerzt, aber längst nicht so erschreckt wie das Lachen der anderen. Übrigens gewöhnt man sich unglaublich schnell an die eigentümlichen Gesichter und Reden. Ach, sehen Sie sich das lieber nicht an, das ist nichts für Sie, sagte das Nussel, als die große Magere, ich glaube sie heißt Baumal, hinfiel. Um nicht rot zu erscheinen, musste ich so tun, als ob es mich tatsächlich angriffe. Aber in Wahrheit hätte ich mir lieber alles ganz genau angesehen. So schoben sie mich in den Waschraum ab, wo ich dann auch pflichtschuldigst einen Weinkrampf bekam. Aber es war nicht wegen der Hingefallenen, obwohl man ihre Schreie hier schlimmer empfand. Es war nur, weil man einfach nicht länger so auf dem Rand der Badewanne sitzen konnte, ohne irgendetwas zu tun. Ich hätte ebenso gut singen können oder pfeifen oder mit den Anstandspantoffeln gegen die feuchte Mauer schlagen, aber ich entschloss mich schließlich doch für das Weinen. Dass es dann solche Ausmaße annahm, war allerdings etwas peinlich. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Natürlich trösteten mich die Schwestern und wollten alles Mögliche wissen. Nun, das wird auch vorübergehen. In 8 Tagen wird sich keine einzige mehr darum kümmern, ob ich weine oder mit dem Kopf gegen die Mauer schlage. Vielleicht wird es dann Renate sein, die zu mir kommt, um mich bloß verschwommen anzulächeln. Aber ich glaube, sie fürchtet sich vor der Königin. Diese kann mich nämlich nicht ausstehen, ebenso wenig wie die Baumal. Und so bin ich eigentlich von den höchsten und maßgebenden Stellen beider Klassen von vornherein abgelehnt. Ich weiß, ich könnte das mit einem Schlag ändern. Ich brauchte zum Beispiel nur einmal bei der Essensverteilung meinem Ekel nachgeben und die Blechschale an die Mauer werfen. Aber mir liegt noch zu viel daran, dass die Schwestern Sie und Fräulein zu mir sagen und dass die Ärzte ihr Visitlächeln ein wenig ins Menschliche abbiegen, wenn sie zu mir kommen. Solange man mich hier nur als vorübergehenden Gast betrachtet und ich diese Stellung auch vor mir selber aufrechterhalte, ist die letzte Grenze noch nicht überschritten. Aber, ach du mein Gott, vielleicht habe ich nun die Grenze schon überschritten und bin längst nicht mehr bloß Gast hier, sondern gehöre zu allen diesen, die mich noch fremd und voll Verdacht ansehen. Irre, wirres Zeug vor sich hin sagen. Ah, was werde ich morgen sein? Zuerst werde ich Erde, den Stein, dann ein Baum und eine Blume. Aber dann war ein Fenster offen. Ein großes, wunderbares Fenster. Ah, es kam von allen Seiten zu mir und ich war mehr als ein wehender Wald. Schweren schwarzen Flügeln flogen sie es mir zu. Ah, ey, Erde, Stein und Baum und keiner begreift das Wort unter den stummen Flügeln. Sonst ist nichts geschehen. Eben ging die Visite durch. Der Herr Primarius fragte, was ich schreibe, drang dann aber nicht weiter in mich, weil er wahrscheinlich dachte, ich wäre über seine Frage so erschrocken. Doch jetzt zittern mir die Knie, dass ich sie fest aneinander pressen muss, um überhaupt sitzen zu können. Aber er war es nicht. Es war ein anderer, fremder. Und nur die weißen Haare rissen mich in den bestürzenden Irrtum hinein. Als mich der Herr Primarius ihm so quasi vorstellte und sagte: Sehen Sie, Kollege, das ist der erste Fall in meiner Praxis, der aus eigenem Antrieb zu uns gekommen ist. Natürlich gehört das Fräulein eigentlich nicht hierher, aber ein Sanatorium mit Mast und Liegekur kann man einer Landgemeinde nicht zumuten. Und so versuchen wir es eben hier mit ein bisschen Arsen. Da hat mein Aussehen seine Worte sicher Lüge gestraft. Denn der fremde Arzt lächelte sehr zweifelhaft. Auch die Oberschwester sah mich eigentümlich an und glich mehr als je einem hüpfenden, aufgeregten Vogel. Nur der Herr Primarius tat, als merke er nichts und nickte mir beruhigend zu. Aber ich bin überzeugt, dass er es sogar sehr gemerkt hat. Und wenn es mir nicht gelingt, ihn in dem Glauben zu lassen, ich wäre bloß über seine Frage so erschrocken, so werde ich mich die nächsten Tage sehr in Acht nehmen müssen. Wahrscheinlich lässt er mich morgen schon zu einer kleinen Aussprache in das Ärztezimmer rufen. Leider hat Schwester Marianne heute Tagdienst. Und sie zeigt ihre Abneigung gegen mich so deutlich, dass Frau Lanzinger es nicht wagt, mich mit einem Lächeln einzuladen. Sonst tat sie das manchmal, wenn sie merkte, wie ich eigentlich nirgendwo dazugehöre. Sie stickt immer an einem Bild mit einem Schloss und Palmen. Und wenn man es bewundert, wird sie zutraulich wie ein Kind. Ihr Mann lebt derzeit mit einer anderen Frau. Und deshalb muss sie, trotzdem sie verheiratet ist und schon eine halb erwachsene Tochter hat, noch hier Dienst machen. Sie tut es mit einem gutmütigen, wohlwollenden Phlegma, das sich nie zu irgendwelchen Gewaltmaßnahmen hinreißen lässt. Ich glaube, das macht die Landschaft, an der sie mit Hingebung stickt. Sicher wohnt sie oft stundenlang in dem Schloss mit der Terrasse und hat keine Ahnung, was in Wirklichkeit um sie herum vor sich geht. Manchmal erzählt sie mir leise von ihrem jungen Freund, für den sie aber vorläufig nur mütterliche Gefühle hat. Trotzdem kann sie dabei ab und zu auf eine so liebe Art erröten, dass man ihr am liebsten um den Hals fiele. Sicher ist Schwester Marianne hier die intelligenteste und innerlich sauberste und ich wäre sehr froh, wenn sie mich leiden könnte. Aber das tut sie, weiß der Himmel nicht. Natürlich versuche ich ihr ebenfalls mit Abneigung zu begegnen. Nur gelingt mir dies nie recht. Jetzt zum Beispiel ging sie mit einem Blick an der Gekreuzigten vorüber, der kein Krankenschwesterblick war. Untröstliches lag darin und viel Mut. Aber dass Agnes sie unbeschwört vorübergelassen hat. Keine von den Schwestern und noch viel weniger ein Arzt kommt an ihr vorbei, ohne angeblickt und angeheult zu werden, wie von einem Tier. Lasst mich sterben. Lasst mich um Gottes Barmherzigkeit willen sterben. Um der Leiden Christi willen bringt mich um. Ihr ganzer Leib windet sich dabei und wie sie die Hände heben und falten möchte und nicht kann. Denn die müssen sich an die Mauer klammern, nein, hineinkrallen. Und sicher denkt sie manchmal, dass man sie vielleicht erhören würde, wenn es ihr bloß gelänge, diese Hände richtig zu falten. Und dann übersteht sie ihre wahnsinnige Furcht vor dem Fall, nimmt die Krallen von der Mauer zurück und bricht zusammen wie ein Tier. Dann erst am Boden, wenn es keine Tiefe mehr unter ihr gibt, in die sie noch versinken könnte, überlässt sie sich der Raserei des Händefaltens. Wie Flügel schlagen sie auf und zu, wie Waffen schleudert sie sie von unten herauf, wie Stricke windet sie sie um die Füße der Vorübergehenden. In den ersten Tagen habe ich mich einmal zu ihr niederfallen lassen müssen und ihren Kopf auf meine Knie gebettet. Aber solche Sachen werden einem hier so schwer verziehen. Machen Sie keine Geschichten, hat Schwester Minna gesagt und mir dann bei der Frühstücksverteilung den Ausnahmekaffee entzogen. Als sie dann sah, dass ich trotz des Widerwillens die Brennsuppe hinunterwürgte, wurde sie etwas milder und glaubte, mich trösten zu müssen. Denken Sie nicht, dass die dort etwa viel Schmerzen hat. Da ist die drinnen in ihrem Saal mit dem Brustkrebs viel schlimmer daran. Vielleicht muss es auch nicht angenehm sein, sich nicht aufrecht halten zu können. Sie hat nämlich eine Störung des Gleichgewichtsorganes. Deshalb fällt sie immer gleich um, wenn sie die Mauer loslässt. Aber Sie dürfen sich um die Dinge hier nicht so viel kümmern. Das mag auch der Herr Primarius nicht leiden bei den Patienten. Dazu sind schließlich wir da, nicht wahr? Und morgen kriegen Sie schon wieder einen Kaffee. Es ist mir heute bloß nicht mehr recht ausgegangen damit. So auf diese Art war ihr Trost. Und ich musste ihr zulächeln, als ob mir nichts so wichtig wäre wie der Frühstückskaffee. Vor der Gekreuzigten aber stand am Boden die Blechschale mit der Brennsuppe und sie schlappte liegend daraus wie ein Tier. Sie kann zwischen 30 und 40 sein, kann also sicher noch 20 Jahre leben und wird diese 20 Jahre an die Mauer geklammert wie eine Gekreuzigte oder auf den Boden geworfen wie ein Tier verbringen. Ihre Rede wird nichts sein als bringt mich um. Bringt mich um Gottes Barmherzigkeit willen. Aber niemand wird es tun. Alle machen Bögen um sie, um nur ja nicht von ihren schlagenden Flehehänden eingefangen zu werden. gerufen worden in das Ärztezimmer, wo der Gerichtspsychiater wartete. Schwester Friedel hat mich hingebracht und mir vor der Tür noch einmal einen tröstlichen Schlag versetzt. Nur Mut, mein Kind. Er wird Sie sicher nicht fressen. Lassen Sie sich bloß nicht bange machen. Aber ich war ja in keiner Weise bange und konnte mir überhaupt nichts Rechtes vorstellen. Der Primarius war da und die Oberschwester, auf deren aufgeregtes Geflatter ich allerdings gern verzichtet hätte. Und dann ein fremder, kleiner, glatzköpfiger Herr, dem ich nur nachträglich innig wünsche, dass er eine Tochter hätte, die nach einem Selbstmordversuch von einem Gerichtspsychiater drangsaliert wird. Aber diese wäre ja eine Dame und es würde sich so wohl von allem Anfang an alles anders gestalten. Das also ist die Person, war das Erste, was ich von ihm hörte. Der Primarius lächelte ein bisschen schief. Es war ihm wohl nicht ganz angenehm, dass es so begann. Sie haben sich also das Leben nehmen wollen. Möchten Sie uns nicht sagen, warum? Die Oberschwester hüpfte an das Fenster und sah mich von dort her bohrend an. Der Primarius lächelte immer noch auf den Boden hin und in der Glatze des Kleinen spiegelte sich höhnisch die Schreibtischlampe. Ich habe gelacht. Es war ein blödes und sicher widerliches Lachen. Und ich begreife, dass es nicht dazu beitrug, mich dem Kleinen sympathischer zu machen. Wir haben nicht viel Zeit, sagte er böse zum Primarius. Ist sie überhaupt vernehmungsfähig? Der sah daraufhin einen Augenblick eigentümlich auf und sagte, ich denke schon. Also bitte, bohrte das Scheusal ungeduldig weiter. Ich sagte stur, ich mag einfach nicht. Wahrscheinlich hat sie der Freund verlassen und es war nicht gleich ein anderer da, wie? Es war überhaupt nie einer da. So, na schön. Aber nun erzählen Sie mir einmal, wie es zu Hause zugeht. Sie haben ja noch Eltern. Was sagen die, wenn sie solche Sachen aufhören, wie? Hier warf der Primarius etwas von Not und Elend ein, was natürlich übertrieben ist. Aber entweder hatte er von meinen Andeutungen tatsächlich dieses Bild bekommen oder er wollte mir einfach ein bisschen helfen. Der Kleine fragte zu ihm hin, aber warum arbeitet sie eigentlich nicht? Wenn sie auch etwas schwächlich zu sein scheint, so könnte sie immerhin einen leichten Posten ausfüllen. Und Arbeit vertreibt alle Dummheiten, die dieser jungen Dame in einem gewissen Alter manchmal ankommen. Von der Schule heraus auf einen ordentlichen, strengen Dienstplatz ist immer noch das beste Mittel gegen Hysterie. Na, vielleicht haben sie sie in einem Jahr so weit, dass man sie dann wo unterbringen kann. Sie will ja nur dichten, sagte da die spitze Stimme vom Fenster her. Alle lachten. Warum hätte ich nicht auch lachen sollen? Hahaha, meine Teure, sagte da der Kleine. Diese Gewohnheiten wirst du dir freilich abgewöhnen müssen. Düchten mit Umlaut Ü, gell? Wahrscheinlich kann sie nicht einmal ordentlich rechtschreiben, aber dichten will sie. Sehen Sie, Kollege, solche Geschichten kommen heraus, wenn jeder Bergarbeiter schon glaubt, seine Sprösslinge in Hauptschulen und so schicken zu müssen. Also, mein Kind, das Düchten überlass du schön anderen Leuten. Und wenn dich der Herr Primarius wieder zur Vernunft gebracht hat, so nach ein, zwei Jahren, dann sei froh, wenn du eine Gnädige bekommst, die dich zu allen häuslichen Arbeiten ordentlich abrichtet. Verstanden? Ich war brennrot vor Wut. Der Primarius dachte wohl vor Angst, denn er hob heimlich unter dem Tisch 6 Finger hoch und meinte damit, dass ich ja nur die 6 Wochen für die Arsenkur hier zu bleiben brauche. Nein, ich sehe es schon ein, dass er es mir nicht leichter machen konnte. Denn da die Gemeinde für die Kosten hier aufkommen muss, wird sie auch die entsprechenden Unterlagen und Bestätigungen haben müssen, dass ich auch tatsächlich verrückt bin. Nun, das kann lieblich werden, wenn ich wieder heimkomme. Aber damit musste ich schließlich rechnen, als ich um Aufnahme hier ansuchte. Was habe ich mir eigentlich davon erwartet? Heilung wovon? Dachte ich wirklich, dass so und so viel Arsen in gewissen Abständen eingenommen meinem Leben einen Sinn geben würde? Dass es mich schön oder auch nur mutig oder frohsinnig machen könnte? Natürlich glaubte ich das keinen Augenblick, aber wo hätte ich sonst hin sollen nach dieser grässlichen, missglückten Sache? 30 Pulver, 3 Tage und 4 Nächte totenähnlichen Schlaf und dann wieder wach werden und alles ganz unverändert wieder um und vor sich haben. Sie sollen sich einen Freund anschaffen, sagte der Primarius schon bei der ersten Aussprache. Ich gab ihm gleich nüchtern und sachlich zurück. Soll ich dem ersten besten Mann auf der Straße um den Hals fallen? Denken Sie bloß, wenn Sie es wären. Natürlich lachten wir dann beide. Und er hat den Punkt dann auch nie mehr berührt. Interessant wäre es ja zu wissen, was sich solche Menschen, die einem Vorschläge dieser Art machen, eigentlich von der Liebe denken. Sehen Sie diese wirklich nur als Arzneimittel an? Oder glauben Sie auch hierin, noch ein Unten und Oben abgrenzen zu müssen? Vielleicht hatte der Glatzköpfige recht, als er im Hinausgehen sagte, wieder ein abschreckendes Beispiel dafür, wohin es kommt, wenn Arbeiterkinder Romane lesen, anstatt zur ordentlichen Arbeit herangezogen zu werden. Nun ist das Abendessen wieder einmal überstanden. Doch ich habe mich zur Magdalena hingesetzt. Aber es geschah kaum mehr aus Liebe. Wie unausführbar nimmt sich hier dieses Wort überhaupt aus. Es geschah nur, um mich zu strafen. Und Magdalena war im vollen Recht, durch mich hindurch zu sehen, durch ein kaum wahrnehmbares Ding. Ihr verseuchtes Blut muss ihr unendliche Pein verursachen, denn sie hat sich allen Warnungen zum Trotz so ausdauernd blutig gekratzt, bis man zwei Pfleger aus der Männerabteilung holte, um die Arme mit deren schamloser, wüster Hilfe in die Zwangsjacke zu zwingen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich notwendig war, aber bestimmt wäre es so nicht notwendig. Denn wie sie an ihre Brüste ankamen, waren sie nicht Pfleger, sondern Männer und hatten ihre Lust daran. Warum, wenn es Engel gibt, obliegt keinem davon die Aufgabe, Dinge, die erst in der äußersten Hölle vorkommen dürften, hier auf Erden zu verhindern? Da schreibe ich nun dies mit gewöhnlichen Worten, schreibe es wie irgendetwas und müsste eigentlich die Mauern hier Stein für Stein abbrechen, um jeden Einzelnen gegen den Himmel zu werfen, damit dieser sich darauf besänne, dass er auch gegen sein Unten noch eine Verpflichtung hat. Vielleicht verfluche ich mich mit jedem dieser Worte, aber dass ich sie schreiben muss, ist mir am Ende wohl aufgesetzt. Andere müssen eine Brücke bauen, andere Kinder zum Leben bringen oder Dinge, die in ihnen liegen, in Töne umsetzen. Irgendwo malt einer vielleicht eben ein Bild und hasst sich bei jedem Pinselzug mehr. Wir alle gehen der Richtung nach, in die wir geworfen worden sind. Stein. Stein. Stein. Einmal als Kind gelang es mir, einen honigbraunen Falter in die immer so furchtsamen Hände zu bekommen. Und ich liebte ihn und ging einen langen halben Tag fast damit innen herum, getröstet und verzaubert. Und auf einmal wieder an das Dasein wirklicher Engel glaubend. Nicht bloß Märchen und Sagenengel, sondern wahre, die eine richtige Stimme haben, um einem schüchternen Falter sagen zu können, dass ihm das kleine, kranke Mädchen ganz bestimmt nichts Böses antun würde. Ja, das dauerte ein weniges. Aber dann, als ich ihn mir doch und sicherlich eigentlich überflüssigerweise nochmals vor die dummen Augen bringen musste, erkannte ich, dass es gar kein Engel war, sondern nur der Umstand, dass der Falter einfach krank war und nicht fliegen konnte und sich so wohl oder übel hat fangen lassen müssen. Fast hätte ich ihn fortgeworfen wie etwas Verekeltes. Aber da ich immer leidend und daher auch mitleidig war, legte ich ihn doch so sanft als möglich ins nächste Gras. Und so Mein Gott, würdest wohl auch du mich irgendwo ins Gras legen? Halb aus Ekel, halb aus Mitleid, wenn ich jetzt aus nichts, also aus Furcht und Krankheit, mich in deine Hände gleiten ließe. Du willst uns alle sicherlich heil und aus ganzem Vertrauen und mit ausschließlicher Inbrunst an dich herankommen sehen. Aber da keine wirklichen Engel da sind, um uns die Furcht vor dir verständlich auszureden, so erhältst du uns nie anders als gekränkt und wir dich nie anders als eine notgedrungene Zuflucht. Ich aber möchte dich mehr und besser. Abendessen, einem ekligen Mischmasch aus Gemüse und Fleischfetzen, welche man wie immer mit den Fingern herausfischen musste, weil nur zahlende Patienten Messer und Gabel bekommen. Eine seltsame Einrichtung, wenn man bedenkt, dass ja auch Zahlende sich eventuell mit einem Messer verletzen oder umbringen könnten, nicht wahr? Also nachher ging ich zu Renate und bat sie, Fräulein, wollen wir nicht ein wenig mitsammen spazieren? Sie geht nämlich oft stundenlang auf und nieder, als hätte sie einen Motor in sich, den nur der allerstrengste Schwesternbefehl abzustellen imstande ist. Nach dem Abendessen braucht niemand mehr zu arbeiten und so war kein derartiger Befehl zu erwarten. Auch hatte Schwester Marianne einen kleinen und beinahe intimen Kreis um sich versammelt und schien die anderen so weit als tunlich ungestört lassen zu wollen. Zur Rechten von Schwester Marianne und auf einmal wie eine Persönlichkeit fand sich die Sängerin. Ein mächtiges, vollbärtiges Geschöpf mit manchmal unheimlich wilden Augen, die schnarcht, immer wie ein Motor, wenn man ihr nahe kommt. Meint man, in einem Zirkus zu sein, so sehr erinnert ihr Geruch an fremdartige Tiere. Aber sie halten es aus, alle. Sie sang ja. Nicht sie allein, auch Schwester Marianne tat es und die anderen halfen nach Vermögen. Wenn sie ein Volkslied, ein schwermütiges Liebeslied oder auch nur einen Schlager gesungen hätten, auch Kirchenlieder meinetwegen, dies alles wäre vielleicht angegangen und auf seine Art möglich gewesen, aber sie sangen. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen, eh noch der Wachtelruf erschallt. Ach du lieber Gott. Sie sagen wirklich, dann gehet leise nach seiner Weise der liebe Herrgott durch den Wald. Deckt das bloß aus, ihr alle, für die ich es vielleicht außer für mein eigenes armes Herz niederschreibe. Hier, im Irrenhaus, in dem hinter ewig verschlossenen Türen zusammengepferchten hunderterlei verschiedener Wahnsinnsarten, sangen sie. Gehet leise nach seiner Weise der liebe Herrgott durch den Wald. Ein vollbärtiges, halb vertiertes Weib, das nie mehr in seinem Leben einen Wald zu sehen bekommen wird, musste dies hier singen. Weil eine junge, frömmige Schwester, die in ihrer Freizeit so viel sie will in den Wald gehen kann, dies wünschte. Und ich hatte mir eben vorher noch vorgenommen gehabt, alle, auch diese, zu lieben. Und nun kam es dahin, dass ich ihr den erdenklich größten Schmerz hätte zufügen mögen. Irgendwelche Anfälle stehen mir leider nicht zur Verfügung, sonst hätte ich es leicht gehabt, alles auf eine geläufige Art zu unterbrechen. Die Zwangsjacke schreckte mich nicht ab, aber Verstellung ist hier so schwer. Viel schwerer als anderswo. Man stößt hier ja gleich auf alle die echten Ausbrüche, wie auf lauter Gegner. Und müsste dazu schon sehr geübt und sehr stark innen sein. Beides bin ich nun nicht. Und da hatte ich es schwer. Nun, nun, nur nicht weinen. Buddha mag zwar hart und durchsichtig wie der edelste Stein sein, aber an irgendeiner Stelle wird auch an ihm noch so etwas wie Gnade oder Vergebung herrschen. Wenn alles Ursache und Wirkung ist, dann liegt darin allein schon, wenn auch nicht Vergebung, so doch Berechtigung. Und Ursachen waren da. Waren in dem durch den Wald gehenden Herrgott, der sich in einem Irrenhaus ansingen ließ. Jedes Mal irgendwelche sinnlose, nein, zusammenhanglose Worte in mich hineindenkend. Zum Beispiel Stein. Es ist diese eine Methode, ganz und richtig das Wort Stein auszudenken, bis es in einem wie etwas Schweres ist. Und wenn man dies so weit hat, dass irgendeine Stelle in einem davon abgedeckt ist, dann kommt ein anderes. Blume muss Raum haben, aus dem sie aufblühen kann. Und so geht es dann weiter. Wenn man eine ganze Nacht bis zum Morgen dafür hergenommen hat, dann ist es möglich, dass man schließlich, gerade wenn die Weckglocke aufschrillt, so weit ist, dass man innen keine leere Stelle mehr hat und so schwer geworden ist, dass man einschlafen könnte. Überzeugt, dass es wieder so würde, trieb ich also langsam, langsam auf diese wachsende Schwere zu. Es ist mir jetzt noch völlig ungewiss, ob das dann wirklich Schlaf war. Möglich, dass es beides war. Tiefster Schlaf und schärfstes Wachen. Lange fort hatte ich nur das Gefühl, auf Wellen zu treiben, aber nicht etwa mit dem bloßen Leib, sondern so wie ich war, mit dem weiß gestrichenen, da und dort schon abgeblätterten Gitterbett. Ja, ich konnte deutlich immerfort die durch allerlei Malflecken eigentümlich verunstaltete Bettdecke mit den eingewebten Aufschriften Landeswohltätigkeitsanstalt wahrnehmen. Daraus entstand dann vielleicht auch immer mehr das Empfinden, einer Wohltat entgegenzutreiben. Und nur die Furcht, dauernd von etwas angestarrt zu werden, hielt mich davon ab, die Wohltat ganz zu genießen. Das weitere Stück der Nacht blieb mir dann heil und ich verschlief es bis zum Lärm der Morgenglocke, welche mir durch jeden Knochen zu schlagen schien. Wie ich es die Wochen her... Ja, es sind schon starke 2 Wochen. So habe ich aushalten können. Winde, Wolken und Vögel sollten es tun, aber sie taten wohl nichts. Oh mein Gott, nein. Ich hätte es ja fühlen müssen, wenn sie etwas Leisestes bloß getan hätten. Sicher vergaß er schon längst, wie es war. Damals, ehe ich hier eintrat. Ach, er hatte mich ja überhaupt schon vergessen gehabt, damals schon. Und erschrak dann und sah mich bloß an und erschrak. Sie? Sie, Fräulein? Ja, also kommen Sie nur bitte. Und wie er dabei zu seiner Frau aufsah. Es war wohl seine Frau, denn er rief sie lächelnd zum Zeugen für sein schlechtes Personengedächtnis an. Das Fräulein trägt ein anderes Kleid und du weißt ja, wie es mir ergeht, wenn du einmal mit einem neuen Hut auf der Straße an mir vorüberkommst. Denke ich da nicht jedes Mal, diese Frau müsste ich eigentlich kennen. Und sie waren sich so einig in ihrem freundlichen, herzlichen Lachen, dass sie gar nicht merkten, wie entsetzt und verstoßen ich dabei stand. Auch dann noch, als eine Frau den Ordinationsraum verlassen hatte, immer noch lächelnd, stand ich so da und sah ihn an. Immer bloß ihn. Und meinte, nun müsste es anders werden, endlich. Und so, dass mir das Irrenhaus vielleicht noch erspart bleiben würde. Er frug, wie es mir gehe. Und als ich ihm antwortete, dass ich mich, wie er mir einmal riet, nun doch entschlossen hätte, zu einer Nervenkur in die Irrenanstalt einzutreten, da rief er beinahe fröhlich, »Bravo! Das ist aber gescheit von Ihnen. Nun sehen Sie wohl, dass alles geht, wenn man nur ordentlich will.« »Ja«, sagte ich bloß, und hätte doch schreien mögen, damit er endlich begriffe, was mir mit dieser furchtbaren Liebe da angetan wurde. Aber er verstand nicht einmal dies, dass mein einziger Trost nun darin bestehen würde, mit ihm in derselben Stadt, demselben Häuserkomplex zu atmen und zu leben. Oh, er legte mir seine großen lieben Hände auf die Schultern und ich war so klein vor ihm wie ein Kind und hatte einen so langen Aufblick zu seinen weißen Haaren, dass ich lange schon früher müde wurde und bei seinem wunderbaren, gütigen Mund innehalten musste und war ihm da wohl schwer, wie eine Last, sodass es ihn tiefer zog, als er wollte. Und dann hatte ich es an der Stelle meiner Stirn. Das weiche, warme und so furchtbar väterliche Auflegen seiner Lippen. Ich schreibe es hier so. Schreibe es so wie künstlich geschraubt und herausgepresst. Fremd. Fremd. Fremd. Und es war doch meine Stirn und sein Mund. Und nun trage ich diese Stirn da herum unter Verrückten, als wäre ihr dieses nie geschehen. Und keiner sieht es mir an. Aber ich vergesse die Frau. Jene alte Frau, die im Wartezimmer noch saß, als er mich hinausbegleitet hatte. Während ich meinen Mantel anzog, hob sie sich mit zwei Krücken auf, schob sich zu mir und begann ein leises, mildes Altfrauengespräch, wie etwas lange Vorbereitetes. Und so, als hätte sie damit die ganzen vielen Jahre bloß auf mich gewartet. Vom Herrn Primarius erzählte sie, wie er nun groß und weit berühmt sei, und wie sie ihn doch als ganz kleines Buberl noch gekannt habe. So klein war er damals, dass sie ihn oft noch auf den Schoß genommen hatte. Und jetzt wollen sie ihn schon drüben in Amerika haben. So mächtig und berühmt ist er. Aber er geht nicht von uns fort. Wir brauchen ihn ja alle so. Nein, das tut er nicht. Nein, Fräulein, Sie brauchen sich nicht so zu fürchten. Er bleibt bei uns. Ich hätte ihr bis an mein Lebensende zuhören mögen. Aber als ich seine Schritte hörte, die um einen anderen Leidenden kamen, da lief ich unhöflich und ohne Gruß und Dank von der alten Frau fort. Auf der Stiege wäre ich beinahe über einen fremden Mann gefallen. So taub und blind war ich von Tränen. Dann kam ich hierher. Und da hielt ich es nun aus. Fast 3 Wochen schon. Nein. Vögel, Wind und Wolken tun nichts für mich. Die bedienen wohl andere Liebende, solche, die es leichter haben, ans Herz des Geliebten zu rühren. Ihn rührt nichts an. Ich spüre das. Er weiß längst nimmer, dass ich hier bin und mit mir die Stirne, die von ihm angerührt und verrückt geworden ist. Aber er soll es nicht so leicht haben, nein. So leicht nicht. Er soll mich ansehen müssen, wie ich nun bin in der knöchellangen, gestreiften Irrenhausuniform. Es muss sich herausstellen, wie weit Geliebte in Sicherheit und Unberührbarkeit leben, wie groß die Vorhöfe ihres Herzens sind, darin sich das Drama des Einlassbegehrenden abspielt, immer wieder, immer wieder. Es darf ihm und noch weniger mir erspart bleiben, diese Gegenüberstellung, welche eine Gültigkeit erhalten soll, weit über uns beide hinaus. Ach du mein Gott, bis zu welchen Mitteln vergreife ich mich bloß? Ist es wirklich notwendig, die eigene arme Seele so zu belügen? Sehen will ich ihn. Nichts als sehen um jeden Preis. Noch einmal wissen, wie es tut, klein und verarmt vor ihm zu stehen. Noch einmal die Möglichkeit haben, diese eine Stimme zu hören, sie hineinzunehmen in sein Gehör für immer. Dann, wenn es noch einmal so war, kann ich vielleicht heimgehen. Wieder ins Dorf, kann wie eine Taube an den Häusern vorbeigehen, wo Kinder stehen werden. Viele Kinder, die schon wissen, woher ich komme und es laut zueinander sagen werden, dass dies die Verrückte ist, für die ihre Väter so viel Steuern zahlen müssen, und die Großen werden ihnen bedeuten, dass sie still sein sollen, weil Verrückte ja gefährlich sind. Das alles wird dann möglich sein, auch die Nächte daheim in dem Kinderbett, das so kurz ist, dass man die Füße immer zwischen den Gittern hinausstrecken muss. Die Mutter und die Schwestern werden sich ertragen lassen, immer mit dieser Stimme in sich. Und man wird irgendeine Arbeit annehmen können, Wäsche waschen oder Strümpfe stricken, alles wird möglich sein, dann. Aber wie lange noch? Schwester Friedel brachte mich zu der anderen Anstalt, wo ich ambulant behandelt werden sollte. Die Erlaubnis hierzu hatte ich von unserem Herrn Primarius so verdächtig leicht erhalten, dass es mich eigentlich hätte erschrecken müssen. Aber ich hatte ja ganz andere Schrecken in mir. Dann waren wir dort. Wie immer spürte ich gleich die eigentümliche Feierlichkeit, welche ihren Ursprung wohl in der uneingeschränkten Verehrung und Anbetung hat, die man dem Gewaltigen dort entgegenbringt. Und dann seine Stimme. Sie war wie auf Verabredung da. Gleich schon, als wir in den weißen Warteraum eintraten, und sie schwächte mich wie immer bis ins Herz. Ich war so bleich, dass Friedel sogar fragte, ob mir nicht wohl sei. Dann aber hatte sie für nichts mehr Zeit, denn er kam und sie musste mich ihm vorstellen und mein Leiden erklären. Ich redete mir ein, dass auch er um einen Schatten bleicher geworden ist. Jedenfalls sagte er kein Wort, sondern nahm mich mit in das kleine Kabinett, wo Einzelfälle behandelt werden. Ja, sagte er dann, nicht sonst. Ewig konnten wir nicht so stehen, das war uns wohl beiden gewiss. Aber er fand nichts. Ich ließ ihm wirklich anständig lange Zeit, etwas zu finden. Hätte er seine Hände gehoben oder bloß seine Augen gesenkt? Nein, er tat nichts. Und da musste ich das meine tun. Küssen Sie mich. Sie sollen mich küssen. Kind. Aber das kam zu spät. Bitte, sagte ich. Aber ich habe einen Stock Schnupfen, antwortete er. Doch das wusste ich ja und es half ihm nichts. Da ging er an die Tür und rief nach seiner blonden Assistentin und bat, Fräulein, bringen Sie mir die Schnupfenkappe. Jawohl, Herr Primarius, sang ihre hohe, etwas gekünstelte Stimme Auch diese kannte ich schon. Die Blonde kam mit der Schnupfenkappe, zog sich diskret zurück und wir standen immer noch. Nur sah er jetzt aus wie einer, der mit einer Gasmaske in den Krieg zöge. Mut hatte er jedenfalls genug, da er es auf sich nahm, mit einer offensichtlich Irren allein zu bleiben. Dann tat er es mir. Auf die Stirne, wie damals. Und löschte damit das schöne Damals aus. Nun werde ich beim Bad auf nichts mehr zu achten haben. Auch sein mildes So blieb mir nicht erspart, nein, gar nichts. Da begann ich schon ganz leise innen zu lachen. Er wich davor zurück, wich aus der Türe und schickte mir dafür die Blonde herein. Kind, sagte auch diese, und ich hätte sie gerne dafür gehasst. Aber es war nicht möglich, wir waren auf einmal ganz nahe aneinander und sie hielt mich und wir weinten. Wenig Zeit hatten wir hierfür, Gott sei Dank. Draußen rief seine leicht veränderte Stimme und wir gehorchten ihr beide gleichzeitig. Schwester Friedel nahm mich wie ein Stück Ware wieder in Empfang und erst als ich beim Heimweg so lustig wurde, fand sie, dass ich ein Mensch sei, mit dem man eigentlich ganz vernünftig reden könne. Vielleicht haben wir sogar um ihrer Liebesangelegenheit willen Umwege gemacht. Jedenfalls schienen mir Jahrzehnte vergangen, seit wir das Irrenhaus verlassen hatten. In einer Fensterscheibe stellte ich allerdings fest, dass ich mich nicht merklich verändert hatte. Bloß so schön lachen konnte ich auf einmal. Dann aber. Der Teufel oder was wir ebenso zu benennen belieben, tut immer ganze Arbeit. Dann aber spielte drinnen unser Lautsprecher. Und ich habe sie ja nur auf die Schulter geküsst. Das ist falsch, sagte ich zu irgendjemandem. Das geht ganz anders, so. Und ich habe sie ja nur auf die Stirn geküsst. Und trotzdem hat sie dann meinen Schnupfen gekriegt. Köstlich, sagte irgendwer. Aber da weinte ich schon und fiel über irgendeinen Tisch und hörte nimmer damit auf zu weinen und zu fallen, bis sie mich ins Bett trugen. So also war es. Und ein Kenner kann nun die neue Schattierung im Mosaik wahrnehmen. Ich sage, wir sind von Teufeln umgeben, die sich in nichts so gern als in Liebe maskieren. Und wir können ganz lustig dabei mitwirken, wenn wir uns den Anschein geben zu lieben. In Wahrheit sind wir ja zu allem eher imstande, als auch nur ein Korn echter Liebe aufzubringen. Angeblich soll Gott uns lieben. Aber er spielt eben auch nur nein. Nicht einmal das. Er arrangiert bloß. Es macht ihm Freude, dabei zuzusehen, wenn wir begeistert unser Herz stückweise dafür verwenden, uns mit einem Glanz, der wie Liebe schillert, in allen möglichen Varianten auf- und ableuchtet zu kleiden. Wir lieben nicht. Wir tanzen wie Nachtfalter um das künstliche Licht. Aber eben fällt es mir ein, womit reizte und tötete sich schließlich dieses Nachtgetier, als es kein künstliches Licht noch gab. Hey, wer sagte mir dies? War jemals so viel echtes Licht da, dass auch die Nächte davon reich blieben und sich die Rasenden daran, ohne tödlich verletzt zu werden, sättigen konnten? Gab es dies je? Hier sind davon Tote. Hier bin auch ich und will hier bleiben für immer. Ich weiß, es ist in keiner Weise mehr schwierig, die, auf welche es ankommt, davon zu überzeugen, dass ich hierher gehöre, Zeit meines Lebens. Es wird meine Aufgabe sein, blaue Anstaltsstrümpfe zu stopfen und dabei Stimmen zu hören, die mir dies und das einsagen. Noch bin ich taub. Aber man kann sein Gehör sicher dazu abrichten, wenn man einige Mühe darauf verwendet, ein weniges nur jener Mühe, die man bisher dazu verbraucht hat, sich eine Liebe einzureden. Gott hat sicher nichts dagegen, einen Spieler zu verlieren, wo ihm noch genug Rasende zur Verfügung stehen, die es besser und echter können. Ich konnte es nicht. und muss nun in einem neuen Fach alles nachlernen. Mein Fach wird sein, verrückt zu werden. Und ich werde mit der Zeit darin geradezu eine Spezialistin. Eine Frau Primarius werden, nicht wahr? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn immer noch. Alles ist unwahr, was ich dagegen sagte. Seine Schultern waren so gebogen, als er mich verließ, und seine Augen ertrugen es nicht. Eine Irre tun. Und also muss ich irrsinnig werden. Morgen bin ich vielleicht schon auf Abteilung 3 und in der Zwangsjacke, wo man höchstens mit den Zehen schreiben kann. Und deshalb schreibe ich es heute noch einmal und immer noch einmal. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Morgen sind 6 Wochen um und ich soll austreten. Man hat mich geheilt hier. Ja, ich muss wohl annehmen, dass ich geheilt bin, denn man behält mich nicht mehr. Obwohl der Gerichtspsychiater mir ein Jahr mindestens bewilligt hatte. Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus von Christine Lawand. Mit Gerti Drassel und dem Ensemble Brot und Sterne. Tongestaltung Jupp Prenn. Musik Franz Hautzinger, Matthias Leubner und Peter Rusmanit. Bearbeitung und Regie Peter Rusmanit. Redaktion Kurt Reisnecker. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Österreichischen Rundfunks 2019. PS, die Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus mit Gerti Drassel und dem Ensemble Brot und Sterne sind auch in der Klangbuchreihe des Mandelbaum Verlags auf CD erschienen. Bücher von Christine Lawand, unter anderem eine von Klaus Amann betreute Werkausgabe, sind im Wallstein Verlag erschienen. Nun zu unseren Hinweisen. Literatur in Ö1, morgen in Du holde Kunst, liest Lilith Hesle Gedichte von Nelly Sachs. Titel der von Gudrun Hamböck gestalteten Sendung »Wer von uns darf trösten?« In der multimedialen Reihe Literatur to go in den Radiogeschichten am Montag liest dann Nils Arztmann aus dem Roman Echtzeitalter, mit dem der Autor Toni Schachinger im Vorjahr den Deutschen Buchpreis gewann. Und nächste Woche im Ö1 Hörspiel bringen wir Zurück von Händel Klaus. Eine Produktion aus dem Landesstudio Tirol in der Regie von Martin Seiler, die uns an einem geselligen Familientreffen teilnehmen lässt. Da wird geredet und gescherzt, aber plötzlich stoppt einer aus der Runde die Unterhaltung. Es ist Gigi, der Dichter, der ein Wort, eine Wendung, die gesagt wurde, vergessen hat und sie nun sucht, um daraus ein Gedicht zu machen. Er bittet deshalb alle, das bereits Gesagte noch einmal zu wiederholen, also vom Ende des Gesprächs zurück zum Anfang der Unterhaltung zu gehen. Zurück auf Tirolerisch. Zurück ist deshalb auch der Titel des Stücks. Ich hab noch gedacht, das merke ich mir. Das schreibe ich auch. Das ist ja ein Gedicht. Du bist halt auch ein Dichter, weißt du? Gigi, gell? Ja, ja. Mann, das ist weg. Was haben wir geredet? Was haben wir gesagt? Ein Satz war das. Ein Satz, ein Bild. Ein Wahnsinnsbild. Der Wahnsinn war's. Der Wahnsinn halt. Mei, Gigi, na. Ja, gehen wir zurück und sagen wir's noch einmal. Ja, was? Ja, was wir gesagt haben. Was? Was haben wir gesagt? Wir schauen, was wir gesagt haben und dann finden wir das. Es ist dort rein. Wir finden das. Gedicht, gell, Hasi? Ha? Ja, Gigi, gell? Wenn dir das hilft. Genau. Ich bitte denk. Ja. Ja, ja. Zurück von Händel Klaus, nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel. Dieses Hörspiel wurde im Vorjahr bei der Ö1 Hörspielgala mit dem Ö1 Publikumspreis und mit dem Preis der Kritik ausgezeichnet. Musik des Trios Brot und Sterne bringt uns zu unserem letzten Hinweis. Ein Hinweis auf den nun ausgeschriebenen Wettbewerb für Kurzhörspiele, Track 5. Jeder und jede ist eingeladen mitzumachen. Wie immer darf das Stück nicht länger als 5 Minuten sein. Es muss bislang unveröffentlicht sein und einen Originalton enthalten, also ein selbst aufgenommenes Geräusch oder eine Stimme oder Musik. Und den Satz, das wollte ich schon immer wissen. Der Preis für den ersten Platz beträgt 1.000 Euro, für den zweiten und dritten gibt es jeweils 500 und zusätzlich gibt es noch den Preis der Schule für Dichtung, ebenfalls in der Höhe von 1.000 Euro. Die Siegerstücke werden im Rahmen der Ö1 Hörspielgala am 28. Februar präsentiert. Einsendeschluss ist Anfang Jänner nächsten Jahres. Genaue Informationen finden Sie unter oe1.orf.at/hoerspiel.